Laubgang, die Laubgang, die Ma. Also das ist ein Heimweg vom Einkaufen mit Rucksack, das Herbstlaub, wie so als Kind da rumlaufe, der Sound, der hat mich dann dazu gebracht, das Ganze so zu filmen, indem ich die Arme schwenkte und die Kamera eben damit auch schwenke. Das heißt, wir sehen also vorbei rasende Bilder. Blätter. Und jetzt wird man nicht atmen, oder? Ja, das ist halt mein Asthma. Das ist mein eigener Sound, den ich produziert habe mit meinen Schritten. Und ich komme mir dann dabei vor, auch fast wie so eine Nadel von einem alten Plattenspieler, der ganz sensibel die Umgebung abtastet. Brauchst du eigentlich gar nichts mitzunehmen. Du kannst einfach losgehen und kannst irgendwie Kunst machen. Und das war ein gutes Gefühl, oder ist immer noch ein saugutes Gefühl. Ich komme mit leeren Händen, ich gehe mit leeren Händen und dazwischen ist Kunst. Also ich bin der Hundefänger und ich wurde also ungefragt in die Welt gesetzt. Birdshit. Wegmarkierungen eines Lebenskünstlers. Feature von Rainer Schildberger. Kennen Sie einen Mann, der Hundefänger heißt? Nee, kenne ich nicht. Kennen Sie einen Mann, der sich Hundefänger nennt? Hundefänger? Hier in Sigmaringen? Ja, das ist ein Künstler hier. Ach so, nee, kenne ich nicht. Ich bin zwar aus Sigmaringen, aber Hundefänger ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Tiara, kennst du einen Hundefänger? Ja. Ah, okay, ja. Das ist ja richtig. Aha, gut. Kenn ich, der ist ein Künstler. Ja, und... Er ist Kunde von uns, ja? Ja, er kommt immer mit seinem Fahrrad, der ist halt ein bisschen so zurückhaltend und ein bisschen so scheu, vielleicht spricht nicht viel, aber ich bin halt so ganz frech und dann habe ich ihn gefragt, wer sind Sie? Ich bin der Hundefänger. Ja. Ein Graubart, also Rauschebart, ein Hang zu Wanderungs- und waldtauglichen Klamotten. Also wahrscheinlich gibt es durchaus ein paar Leute, die ihn als Waldschrat bezeichnen würden. Der hat mir einmal ein Buch geschenkt, also ein Bilderbuch, mit seinen Kunstwerken. Also ich weiß, der macht Kunstwerke aus Gegenständen, die rumliegen, wie Holz, Steine, so Sachen. Ja. Auch lauter Bilder von sich. Der hat halt ein bisschen dicker Bauch. So seitlich war irgendwie so eine Figur und diese Figur hat sie wiederholt. Und das mal auch nackig, mal angezogen, mal alles. Das war alles drin, das war voll lustig. Der Hundefänger. Eigentlich Karl Rudi Domidian. 1954 in Bad Kreuznach geboren. Der Wald direkt hinterm Haus. Schon als Kind dort unterwegs. Hatte immer einen Hund dabei. Ein Cocker Spaniel, den wir in Pflege hatten, der war ein ausgebildeter Jagdhund. Und mit denen an meiner Seite bin ich als 5-6-Jähriger ganz tief in die Wälder eingedrungen. Und so wie so ein Pionier, so ein Trapper, immer Stückchen für Stückchen weiter. Und schon hast du wieder ein anderes Gebiet erkannt oder entdeckt. Karl heißt freier Mann, aus dem Germanischen kommend, aus dem Nordischen. Und Rudi heißt Wolf im Rudel. Und Rüdiger heißt Speer im Rudel. Synonym für Krieger, wie tapferer Mann oder sowas. Und Domidian könnte Hausherr oder sowas sein. Oder auch vielleicht noch Hausmeister, Dominus oder sowas. Hier der Baum hängt mit der Krone hier auf dem Boden. Und dann habe ich hier den mit der Zeit total vollgestellt mit Essen. Als Zaun? Wie so ein Zaun. Und da kam ich eines Tages und dann lag das Ganze um, dass es nur noch auf dem Boden zu sehen war. Und dann war das Ding weg. So lösen sich die Sachen auf. Das ist fast poetisch. Ich bin mit Rudi, dem Hundefänger, unterwegs. Wir streifen in einem Waldstück bei Sigmaringen umher, kurz vor Sonnenuntergang. Unser Weg führt kreuz und quer entlang der Installationen, die Rudi hier in den letzten Jahren gebaut hat. Es ist ein richtiger Parcours. Immer wieder taucht irgendwo ein Gebilde aus Holz auf, das mir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen war. Was sieht man jetzt hier? Hier ist die Kunst. Wie würdest du das beschreiben? Sind das Hütten oder? Nee, also es wird immer wieder natürlich als Hütte interpretiert, aber das ist mehr eine Anstellung, nenne ich das. Es ist Dreiecksfläche, minimalistisch aneinandergestellt mit den Mitteln, die die Natur mir hier so lässt, ohne dass ich viel technische Aufwand bringen muss. Ja, da habe ich dann so an Seilen nochmal Steine reingehängt und dann kriegen die so was Philosophisches. 5 Philosophen sitzen auf einem Berg in China. Andere haben auch schon gesagt, dass ich wahrscheinlich immer unbewusst Schutzräume machen werde oder sowas. Aber da will ich eigentlich offiziell nichts mehr zu tun haben. Ist ja noch relativ hell. Ja, 10 Uhr. In der Dämmerung gelangen wir auf eine Anhöhe über einem Flusstal. Wir wollen hier übernachten, um gleich morgen früh irgendwo Kunst zu machen, wie der Hundefänger sagt. Er trägt einen Hut, ein Holzfällerhemd und eine Art Anglerweste mit vielen Taschen. Dazu einen alten Rucksack aus Stoff. Ich habe meine Isomatte und einen Schlafsack dabei. Das ist weich hier. Du traust der Sache nicht ganz? Doch, ich gucke mal. Ich muss erst mal gucken, dass hier keine Ameisenhaufen sind. Nee, habe ich schon gestern schon geguckt. So, ich mache mal die Bahn zusammen. Während ich mit der Taschenlampe in den schummrigen Wald leuchte, den Boden nach Unebenheiten abtaste und meine Utensilien checke, kramt Rudi 2 uralte Zeltplanen aus seinem Rucksack. Ach, machst du jetzt was? Nee, das sind Baumwollzeltbahnen. Nach dem Vorbild der Samen, Sommerbehausung und noch Restbestände aus meiner Jugend. Das gibt jetzt ein Überdach, so ein Schlupf, falls es wirklich regnen sollte, dass wir ja, noch mal trocken sind. Ich habe auch ein bisschen Insektenspray dabei. Das könnten wir vielleicht heute Nacht brauchen. Wie lange habe ich nicht mehr unter freiem Himmel geschlafen? Geht das überhaupt noch auf dem harten Boden in so einem dunklen Wald? Noch kein Mond am Himmel. Rudi spannt mit kleinen Ästen die Planen ab. Routiniert, selbstverständlich, 100-mal gemacht. Also wegen mir brauchst du Taschenlampe nicht, okay. Weil das macht mich höchstens noch ein bisschen durcheinander. Ach so, okay. So ein bisschen Sterne am Himmel zwischen den Bäumen. Da werde ich dann auch ruhiger und sehe bald im Dunkeln was. Entdecke unweit von unserem Lager einen Steinkreis. Und hier haben ein paar Schweine gewühlt und haben die Steine rausgebracht und die waren leuchtend weiß. Der Radius ist das Maß von meinem Solarplexus zum Boden. So lang ist die Schnur. An der Schnur sind 2 Blöcke. Der eine wird die Mitte. Und mit dem anderen laufe ich außen rum und markiere. Aha. Und die Schnur habe ich immer im Rucksack dabei. Also falls ich jetzt einen Kreis machen wollte, wäre das sofort in die Tat umsetzbar. Wie dachtest du, dass wir liegen? Mit dem Kopf nach außen. Kopf nach außen, also mit dem Bein nach innen, ne? Ja, ja, ja. Okay. Ich erinnere mich an ein Foto mit ziemlich großen Steinen in Indien. Eckhard Fröschlin, ein befreundeter Künstler. Man sieht schon so etwas schemenhaft im Dunst einen, ich vermute, hinduistischen Tempel. Und der Ring davor ist im Grunde sowas wie eine Marke. Er hinterlässt Marken. Also nicht nur Spuren. Spuren wäre zu wenig. Spuren hätte auch was zufällig liegen gelassen ist. Käme ich irgendwo durch den Wald und würde so einen Ring sehen, würde ich sofort denken, Hundefänger war hier. Künstler werden. Als Kind schon gezeichnet. Alles dreht sich um Landschaft. Die Eltern wollen davon nichts wissen, drängen zur kaufmännischen Ausbildung. Als Gegenpol Wanderungen. Mit 17 allein durch Schottland, sammeln von Material aus der Landschaft, Tierschädel, Knochen, Hölzer. Mit 23 eine erste Ausstellung mit Materialtableaus. Mit 27 ein eigenes Atelier, vollgestopft mit gesammeltem Zeug. Irgendwann der Ausstieg aus dem Job. Leben vom Sozialamt, Gelegenheitsjobs, Wohnen im Atelier. 1984, da ist er 30 Jahre alt, der Befreiungsschlag. Die Beuys-Idee, Kunst als soziale Plastik. Die erste Aktion, eine Wanderung mit Freunden in die Pyrenäen, ein Steinkreis, eine Feuerstelle. Würstchen an Stöcken, Fotos davon. Der plötzliche Kick, das als Kunst zu akzeptieren. Und als ich dann mit dem Arbeitsamt und den ganzen Institutionen einfach die Schnauze voll hatte, bin ich zum Finanzamt und sagte, hallo, ich bin Künstler. Ich möchte jetzt Künstler sein. Ich bin kein Arbeiter mehr oder kein Angestellter mehr. Ich hatte vorher noch mal einen Schreiner gemacht. Und die haben dann so in mein Fotobuch mit dem Material Skulpture da rumgeguckt und dann sagte, ich weiß zwar nicht, wie sie davon leben wolle, aber das ist kein Kunsthandwerk, das ist Kunst. Der hat ja ein quasi geordnetes Leben verlassen. Das entspricht natürlich auch sehr dem, was ich immer antworte, wenn man mich fragt, ja, Herr Fröschling, wie wird man Künstler? Letzten Endes fällt mir auch nichts anderes ein, als dass ich sage, indem man beschließt, es zu sein. Anders geht's nicht. Nur, das bedeutet eben auch, indem man sich über die Folgen im Klaren ist. Die können ja auch durchaus daneben gehen. Es ging nicht immer gut. Also ich habe Zeiten, wo ich dann im Schlafsack leer habe und überlegt dann, ob ich in die Kälte überhaupt aufstehen soll. Wo ich tagelang von Brot und Konservedose, also so von so Fisch in Tomate und so. »1994. Rudi lernt Marion kennen, eine Psychologiestudentin. Er löst sein Atelier auf und folgt ihr zu den verschiedenen Stationen der beruflichen Ausbildung. Bochum, Wuppertal, Norderney. Ein Leben mit sehr knappen Mitteln. Eine erste größere Ausstellung verschafft etwas Luft. Installationen an Autobahnauffahrten im Ruhrgebiet. Aber das Geld reicht nie lange.« Rudi verdingt sich als Toilettenmann bei Opel, bei Messebau, nimmt eine Stelle als Lagerist an. Bis ihn Künstlerfreunde zu einem Symposium nach Korea einladen. Dort gibt es eine sehr aktive Landart-Szene. Er will Urlaub nehmen. Der Chef stellt sich quer. Und dann sagt er, ja wie, was, Sie machen noch Kunst? Ich dachte, Sie arbeiten für mich. Und dann habe ich nur angefangen zu lachen und sagte, auf welchem Planeten er lebt? Ich verdiene hier, damit ich die Basis habe, irgendwie frisch Luft zu schnappen und um meine Kunst zu machen. Und ich habe auch nie verstanden, dass man von mir Flexibilität verlangt, aber die anderen liefern die Flexibilität nicht. Also es gab auch nie die Chance, dauerhaft irgendwo einen Job zu haben. Ja. Das ist jetzt nicht ganz stilgerecht mit isoliert. Stahl. Hallo. Also. Zum Wohlsein. Den muss man nicht fortschütten. Den kann man trinken. Gut, der ist lecker. Und dann dabei in den Himmel gucken. Ja, sehr schön. Wir liegen in der Dunkelheit, trinken Rotwein. Das Sternenlicht bekommt uns. Wir sprechen einfach drauf los. Das geht im Dunkeln leichter. Jetzt liegen wir hier schön im Wald. Ja. Aber das machst du sonst nicht so, oder? Also wenn du jetzt was Neues machen willst, dass du vorher im Wald liegst? Nein. Nee. Also draußen bin ich eigentlich nur so bei, wenn ich so eine Woche oder sowas unterwegs bin. Also wandern von einem Punkt zum anderen, so eine Art Walkline. Dann gibt es dann die Performances, ich bin da. Die mache ich unterwegs, alles dann meistens mit Selbstauslöser und Dreiwein. Ich habe hunderte davon gesehen. Und es ist ja auch sowas wie ein Ritual, was er wahrscheinlich an jedem Ort setzt, wo er hinkommt, wo er sich aufhält. ich bin da und ich ziehe ein Bein hoch, ich verlagere mein Gewicht auf einen Fuß und erde mich dadurch auf eine ganz besondere Art und Weise. Als ich den Hundefänger vor ein paar Stunden aus seiner Wohnung abholte, habe ich ein paar dieser Fotos schon im Flur hängen sehen, mich gewundert und gefragt, warum steht der da so komisch auf einem Bein auf der Wiese vor einem Berg oder mitten in einem japanischen Einkaufszentrum, dann wieder halbnackt in einem Hotelzimmer. Es geht dann darum, dass ich in dem Moment versuche, ganz hier zu sein. Und das auf einem Bein stehen hat damit zu tun, dass ich früher natürlich noch ein bisschen rübelhafter, breitbeinig, mit Axt, schwarzem Anzug fotografiert habe. Und dann kam so die Bewegung hin zum etwas gelasseneren Menschen, der eher darauf vertraut, weil du verunsichert bist am Anfang. Und wenn du auf einem Bein stehst, bist du verletzlich. Also du musst die innere Achse verändern und bist dadurch aufmerksamer. Weltoffener, denke ich. Also das ist eine Performance, die anhand von einem Foto da ist, die ich dann in einer Fotoserie präsentiere, wo jeder daran entlang gehen kann und kann so einen zeitlichen Ablauf nachverfolgen. Oder frage irgendeinen Spaziergänger, der vorbeikommt, Entschuldigung, können Sie mich gerade fotografieren? Was sagen die denn? Die meisten in Deutschland sagen gar nichts. Also es gibt dann Leute, die lachen. Die meisten weichen der Sache aus, es könnte irgendwie was Blödes sein, ja. Alles war, also so ein Vogel, der dann irgendwo im Laub scharrt, das kommt ja unheimlich groß vor. Ja. Also es hat schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich so cool war, um so einfach draußen zu pennen. Wenn bei der Frau war, fiel mir öfters draus. Und so ohne sie kriege ich das nicht mehr so ganz zusammen. Ja, aber es ist eine frische Stunde, ja. Und wie geht's dir? Mir? Bei mir geht's gut. Schön. Mit dem Schlafsack. Oh. Na, du gehst mit deiner Hose drin. Ja. Okay. Klar, dann wird bestimmt kalt. Ah. 2004 folgt der Hundefänger seiner Frau Marion nach Sigmaringen. Sie tritt hier eine Stelle am Krankenhaus an, sorgt so für die finanzielle Basis der Beziehung. Sie beziehen eine Dienstwohnung. Rudi übernimmt den Haushalt, kocht. Erobert aber auch die Landschaft, die Wälder, die Flusstäler. Bald legt er die ersten Steinkreise, stellt die ersten Holzgebilde auf, hängt Vogelfedern irgendwo ins Geäst oder bindet leere Schneckenhäuser daran. Ist das da so ungefähr 20 Schnecken dran? Oder? Ja, es sind noch 2-3 Stück hier auf einer anderen Wegstrecke verteilt. Wenn ich die dann unterwegs finde, mache ich ein Loch hin und hänge sie auf. Kennen Sie den Hundefänger? Wen bitte? Den Hundefänger. Nö. Na, noch nie gehört? Nö. Aha. Ein bisschen dickerer Typ, mit einem grauen Bart. War das neulich mal in der Zeitung, oder? Und der macht Hundefänger, oben, im Wald, ja, macht er halt so Anstellungen mit Hölzern, Steine, ja, auslegen. Ja, ist das, ja, da habe ich schon mal was gesehen, ja. Den, ja, mit der trockenen Esch, das, ja, habe ich schon mal gesehen, ja. Im Wald? Aber der Name war mal, ich habe den noch nie gesehen. Aha, und wie finden Sie das, so eine Art? Interessant auf jeden Fall. Ein kühler Sommermorgen, der Himmel bedeckt, Tau auf den Blättern. Wir krabbeln aus den Schlafsäcken. Zum Frühstück gibt es Wasser und Brot und ein bisschen harte Salami. Ich habe noch 2 Äpfel dabei. Aber wir sitzen gar nicht lange herum. Schnell ist der Unterstand abgebaut, haben wir die Rucksäcke geschultert. Der Hundefänger scheint mit seinen Gedanken längst woanders zu sein. Er ist nun ganz und gar auf den Wald fixiert, sucht nach einer geeigneten Stelle für eine Installation. Wo könnte ich was bauen? Wie ist das Material? Mhm. Wie kann ich beides und mich, also das Material, der Platz und mich, zusammenbringen zu einem Objekt oder zu einer Installation? Und naja, das heißt, der Ort, der öffnet sich dann auch plötzlich. Also du hast ja, nach Tagen, Wochen, Monaten oder so. Auch schwer zu beschreiben wahrscheinlich, was da, wie so, wenn du wie so ein lebendiger Geigerzähler. Ich habe mich mit dem Ort verbunden. Ja, es ist also auch nicht, ich habe nicht vor, ein Kontrastprogramm zu machen, sondern eigentlich eher Harmonie für mich. Dann bleibt der Hundefänger stehen. An einer Wüstenstelle, wo noch die Eingriffe von länger zurückliegenden Waldarbeiten zu sehen sind. Baumstümpfe, zurückgelassenes Kronenmaterial, Fahrspuren. Die typischen Merkmale eines Wirtschaftswaldes. Wir stehen ja hier an so einem Hang. Warum hast du jetzt diese Stelle gewählt? Und gerade auf offener Fläche habe ich es schon mal öfters gemacht. Ja, seitdem ich hier wohne, wird der Hang immer mehr irgendwie auch so ein bevorzugtes Feld von mir. Liegt ja hier massenhaft Holz rum. Bist du einfach froh, dass das was hat. Greifer hat. Ja, das ist ein gutes Maß. Meine Körperhöhe. Ich habe jetzt noch ein paar Seile eingepackt, weil es kommt der Wind und wenn sich das bewegt, rutschen die lose angestellten Hölzer, rutschen schneller weg. Also hier hast du jetzt sozusagen zwei längere, also wie so ein Kreuz oder... Ja, also ein X gebunden und jetzt wird... Jetzt hast du in die Gabel hast du einen langeren, dickeren Ast gelegt. Ja, der nach vorne hin aufhört und nach hinten eben Verbindung zum Boden macht und habe damit eine einigermaßen feste Konstruktion, die ich nachher mit Essen zustelle. Dahinter fängt das Ganze wieder von vorne an und wieder von vorne und wieder von vorne. Ah ja. Mit dem Bauch zerteilt. Ja. Bald steht ein erstes hüttenartiges Gebilde. Zwei Äste über Kreuz gestellt bilden den Eingang. Die Dachseiten, die eigentliche Anstellung der Hölzer, durchlässig. Mehr eine Schraffur. Aber die Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Ja, und jetzt beginnt das Ganze von vorne. Und dann kommt das nächste. Ungefähr in gleicher Größe, so eine Reihung. Wo das andere, also im Boden aufhört, fängt halt das nächste oben drüber an. Und dass das Ganze so einen Bogen beschreibt hier. Ich gehe halt in die Landschaft und mache ja auch was, ohne zu fragen. Und das ist für manche schon ein Problem. Wie? Du fragst nicht, du müsstest doch den Eigentümer fragen. Du müsstest hier den Fürst fragen. Und ich sage, nee. Ich nehme das auch mit meiner Kunst ja in gewisser Weise auch in Besitz. Für mich ist das auch ein Zeichen von kleiner Anarchie. Ich markiere es. Wie ein Hund oder wie ein Wolf sein Revier. Für die anderen ist das auf jeden Fall ein Eindringen in ihr Hoheitsbereich. Das Stadtbild Sigmaringens wird von den Hohenzollern geprägt. Ein gewaltiges Schloss thront auf einem Felsen über der Donau. Überall auf den Plätzen und in den Parkanlagen stehen mächtige Denkmäler und Statuen ehemaliger Fürsten. Und auch die Wälder rings um die Stadt und weit ins Land hinaus sind im Besitz der Adelsfamilie. Der Hundefänger nennt deren Wald nur den fürchterlichen Forst. Immer wieder kommt es zu Konfrontationen mit Waldarbeitern. Da hatte ich eine sehr, sehr große Installation, so eine Spirale. Und so circa 200 Schritt lange Spirale. Und dann kommst du irgendwann hin und dann sind die gerade mit der Maschine da durchgefahren, haben jeden zweiten Baum gefällt. Und du hast sie aber überhaupt nicht mehr gesehen, weil sie entweder zertrümmert war oder abgedeckt durch die Äste. Das war dann in dem Moment schon ein Schock, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Und das ist wiederum eine Sache, die sagt mir, Rudi, sei dir nie sicher. Wenn du morgen hingehst, kann sich alles verändert haben. Ja, es stört halt, sagt der Förster. Er sagt, ja, es ist im Weg. Naja, ich denke mal, dass dieses Temporäre und das zunächst mal ganz Unscheinbare von dem, was er macht, Leute natürlich auf die Idee bringt, das ist nicht wertig. Da kann man, was weiß ich, mit dem Harvester durchfahren. Ich denke schon, dass das von vielen jetzt nicht als Kunstwerk wahrgenommen wird. Und dass er von der Seite her in dem, was dieser winzig kleine Kulturbetrieb da in und um Sigmaringen ist, nicht wirklich als Künstler akzeptiert wird, weil er quasi nichts produziert. Auch das zählt zu den Dingen, die der Beschlusslage entsprechen. Ich beschließe, Landart-Künstler zu sein, im vollen Bewusstsein, dass die Leute mich irgendwo zwischen leicht Meschugge oder als jemanden ansehen, der schlicht überflüssige Dinge macht. Vielleicht ist es auch das. Dass ich manchmal Lust hätte, ja nicht den Fürsten wegzuschießen, aber doch zumindest mal sein Standbild wegzuknallen. Ja, also mir ist schon bewusst, wenn ich durch Sigmaringen gehe, dass mir dort durch die Kunst Macht demonstriert wird. Von einem koreanischen Freund, der war hier ein paar Tage, hat mich besucht. Und der war ganz begeistert hier von der Landschaft. Also, dass man so jetzt einfach irgendwo in den Wald gehen kann und was macht, das war dem total fremd. Ich habe mal ein Angebot bekommen, meine Holzbündel, also die Verschnürungen von Hölzern, die ich mache, irgendwo in den Ausstellungsraum bringe, dass ich das in Bronze gießen sollte. Und da habe ich mich dagegen gewehrt, weil in dem Moment, wo ich dieses wertlose Holz ja, in Bronze gieße, dann kommt es zu dem, was in Deutschland so sehr geschätzt wird. Das ist die Kultur im Wettstreit vielleicht mit der Natur. Dann wäre zumindest für einen Teil der gegenwärtigen Kunsthistoriker und Ausstellungsmache und so weiter, dann wäre ein Grund zu sagen, das ist wert. Ja, muss ich mein Bein holen. Ich wollte schon fragen, machst du alles hier mit Fuß und Fußtritten? Normalerweise, wenn es geht. Also wenn das Buchenholz zum Beispiel, kannst du brechen genau, wo du willst. Die Esche ist extrem langfaserig. Die bricht im Prinzip, wo sie will. Mhm. Sollbruchstelle herzustellen. Zack. Dem Holz mehr oder weniger zu zeigen, da hätte ich ganz gerne, dass es bricht. So. Mhm. Furchtbar ist es Schreiners Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Und wieder durchkämmt der Hundefänger den Hang nach passenden Ästen. Ich habe nichts weiter zu tun, als ab und zu etwas zu halten. Das Suchen und Brechen und Anstellen des Holzes besorgt er alleine. Bald stehen 5 Zeltgebilde, die sich in einem leichten Bogen an den Hang schmiegen. Alle etwa Kopf hoch. Aber dieses Maß ist auch wieder jetzt für dich wichtig, ja, dass du also... Das ist mein Maß, das, was ich so am Körper habe. Aber es ist halt eben so das Ungefähre, was mit mir zu tun hat. Du machst es auch nicht länger. Du. Ja, das wächst mir dann über den Kopf vielleicht noch hinaus. Ja, so im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es in die Breite geht, dann kann es groß werden. aber nicht in die Höhe. Warum? Ich bin ein bescheidener Mensch. Das hat was auch vielleicht damit zu tun, dass ich einfach nicht mächtig sein will. Oder kann. Hat ja auch ein bisschen was von Aufräumarbeiten. Damit hast du recht. Du bist auch nicht alleine. Hat auch schon jemand gesagt, aha. Rubertal, wo wir ja mal eine Zeit lang gelebt haben. Da habe ich eine Arbeit gemacht und gar nicht unähnlich. Und da ist ein älteres Ehepaar vorbeigekommen und sagte, das wird jetzt aber auch wirklich mal Zeit, dass da jemand aufräumt. Genau. Ich sauge mich voll mit würziger Waldluft. Wie viel Zeit wohl vergangen ist? Eine Stunde? Zwei Stunden? Ich weiß es nicht. Das Gebilde aus zusammengebundenen und angestellten Ästen windet sich nun schon fast 20 Meter den Hang entlang. Hier noch einen Ast dazu, da einen verschoben. Vorne, hinten, seitlich. Es ist fast wie ein Tanz. Du hast eben gesagt, irgendwann hört es doch auf. Wenn das Material sozusagen in der direkten Umgebung verbraucht ist. Und dann werden die Wege immer länger und weiter, um irgendwas zu holen. Und meine Lust lässt nach. Die körperliche Verfassung oder die Lust spielt auch dabei eine Rolle, wie so eine Arbeit nachher aussieht. So, dann kommen wir dem Ende zu. Also es gibt dann Arbeiten, die sind ganz exakt. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Mhm. Hier ist ja flacher oder so, nicht? Ja. Die Kurve da, die. Oder was? Ah, das ist der Wanderfalke. Hey, der hat sein Ja dazu gegeben jetzt gerade. Sagte, okay, Ende. Jetzt müssen wir die Rucksäcke ein bisschen wegpacken. Ein bisschen darüber. Mhm. Weil die will ich nicht dauernd auf dem Bild haben. Ich will jetzt noch ein bisschen fotografieren. Wenn jetzt so eine Arbeit zu Ende ist, bist du eigentlich nur erschöpft oder? Also für eine körperliche Erschöpfung müsste ich mehr schaffen. Aha. Also das war jetzt sozusagen nichts Besonderes. Ich muss auch nicht zur Erschöpfung kommen, das ist nicht das Ziel dabei. Ja, ich bin zufrieden, ich bin einfach. Wow, es gefällt mir. Ja, schön. Was ist denn das jetzt? Das ist noch der Nei. Loslassen. Die Tasche ist voll mit Federn. Und ich stehe da mehrere Minuten. Und das Geräusch im Hintergrund ist halt die anrollende Nordsee. Und vor mir füllt sich der Boden langsam so mit Federn, die ich über einen längeren Zeitraum gesammelt hatte, aber damals noch so blöd war. Und nach einer Genehmigung gefragt habe, ob ich das im Naturschutzgebiet machen könnte. Also das ist schon öfters auch gelaufen auf Ausstellungen. Wir sind in der kleinen Dachgeschosswohnung des Hundefängers, haben uns frisch gemacht, einen Kaffee gekocht und sitzen jetzt vor seinem Computer. Er zeigt mir Fotos und Videos diverser Aktionen. Bei einer steht er im Sommerwind am Strand, hinter ihm die Düne, greift in einen Sack, holt eine Handvoll Vogelfedern heraus und wirft sie mit lässiger Geste in den Wind. Steht da wie ein seltsamer Zauberer im Gestöber. Es ist auch immer so ein bisschen Fluxus dabei. Auf der einen Seite tot ernst, aber auf der anderen Seite auch immer ein bisschen, nimm dich nicht zu ernst. Na, du bist auch nur Mensch oder du bist nur, es ist nicht so wichtig. Fluxus, eine in den 60er Jahren in den USA aufkommende Bewegung von Aktionskunst. Das Manifest, das Leben ist ein Kunstwerk und das Kunstwerk ist Leben. Künstlerische Direktheit in jedem Medium. Collagen aus Video, Musik, Licht, Geräuschen, Handlungen. Materialien, das Ziel, durch ironisch provokante künstlerische Ausdrucksformen auf die Gesellschaft einwirken. Der Hundefänger zeigt mir ein kleines Ausstellungsheftchen mit Fotos von Vogelschiss. Ein Künstlerfreund, der sich Brandstifter nennt, hat dazu den Text geschrieben. Ein Musikerfreund den Sound komponiert. Fresh from birds, when the sound on the ground, fresh from bird's ass with no sound. Onto leaves, concrete lawn, all day shit work after dawn. Und anhand dieses Heftes haben wir dann im Kunstverein so eine Schaufensterausstellung gemacht, die dann von den vorbeilaufenden Menschen doch sehr beachtet wurde. Ne? So nach dem Motto, was stellt da einer aus? Vogelscheiße, oh, das ist ja lustig. Und ja, es gab auch ein bisschen andere Kopfschüttelreaktionen. Wie immer. Wie immer, ja. Ich habe irgendwann mal so erkannt, für mich, das ist einfach geil. Der Strich, der sitzt genau dort, wo er hingehört. Ne? Und ob sich der Vogel was dabei gedacht hat, dann, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt und fing dann so eine Fotoserie damit an. Und es gibt jetzt inzwischen schon eine Serie Birds Art in Japan. Ja, ja, ja, ja. Aber das habe ich in dem anderen Heft. Indien, Korea. Bald bin ich eingesponnen in ein verzweigtes Netz aus Einfällen, Aufnahmen, Collagen, Fotos, Videos. Ich kann kaum noch folgen. Aber so Dinge werde ich vielleicht irgendwann auch mal benutzen. Eine Fotoserie trägt den Titel Lebensmittel. Das sind Aufnahmen von zubereiteten Speisen auf einem Teller. 11. März 2016. Spitzkohl mit Paprika und Sardellen. Was hat es damit auf sich? Der Hundefänger schweigt für einen Moment. Meine Frau hat sich auch noch umgebracht. Also das war ein richtiger Knaller. Und stand ich da und wusste nicht nach vorne und hin. Was mache ich jetzt, wenn jetzt die Armut richtig zuknallt? Sie hat ja gut Geld verdient als Psychologin. Das war 2014. Seine finanzielle Situation auf einen Schlag prekär. Er musste sich eine kleinere Wohnung suchen. Der Erlös von Fotoserien hielt ihn über Wasser. Die Not machte erfinderisch. Ich habe das Essen fotografiert. Jedes von mir selbst zubereitete, für mich zubereitete Essen wird fotografiert und ist dann irgendwie auf den Kamerachip. Die Folgeidee ist, wenn du wirklich mal nichts mehr zu fressen hast, dann hast du den Tintenausdrucker. Und den kannst du als Performance sozusagen essen. So genau fixiert war das noch nicht oder ist das nicht, weil ich Gott sei Dank auch noch nicht in die Lage komme, mich irgendwo in einer Galerie hinstellen muss, um diese Papiere zu fressen, was gar nicht so einfach ist, habe ich inzwischen festgestellt. Ich bin dreimal die Woche auf dem Markt und ich frage einfach. Und er kommt fast jeden Tag, kauft eine Portion nur für sich. Und das war halt für mich interessant, zum Wissen, warum und warum, was kochen sie da und warum immer so wenig. Ja, Mangold macht er gern, ja, das kennt ihr auch. Ich bin in großer Trauer gewesen. Und als ich dann irgendwann mal auf einer Bank saß, in der Sonne, die Beine weit weggestreckt, die Arme über die Lehne und sage, boah, wie geil, das Leben ist schön. Und dann der Gedanke kommt, darf es das sein? Und ich sage ja. Daraus ist dann inzwischen auch eine Performance entstanden. Ganz entspannt im Hier und Jetzt, wo im Hintergrund so ein Weg gekreuzt ist. Dann war mir klar, weil es ist im Angesicht des Todes, bin ich entspannt. Es ist eine Arbeit, wo ich immer noch den Tod von meiner Frau im Kopf habe, aber sage, du bist tot und ich bin trotzdem glücklich. Aber es ist so ein bisschen wie so eine mentale Lebensversicherung, oder? Ja, ich bin noch da. Ohne die Arbeit gibt es kein Foto. Gibt es keine Einladung irgendwohin nach Japan oder sowas. Es ist alles miteinander im Zusammenhang. Und die Kunst ist eine Form des Mich-Sichtbar-Machens. Trost und Anerkennung findet der Hundefänger auf Reisen. Immer wieder wird er zu Symposien eingeladen. Nach Indien, Japan, Südkorea, auch in die USA. Meist auf der Basis von Kost und Logis. Nur ab und zu gibt es etwas Honorar. Aber in der internationalen Landart-Szene gilt der Hundefänger inzwischen als feste Größe. guck dich hier um. Es ist ja alles improvisiert. Da ist da hinten eine Truhe, der kleine Tisch ist irgendwie, das ist alles alt. Und es bewährt sich aber immer noch. Der Sessel ist bequem, man kann auch drauf einschlafen. Auf dem Sofa schlafen Leute. Das kam irgendwann vor 30, 35 Jahren in die Wohngemeinschaft. Und kein neues Sofa hat die Festigkeit von den Federn. Das sieht hässlich aus, wenn du den Bezug wegnimmst. Aber es ist bequem, die Leute schlafen gerne drauf. Mehr will ich nicht. Das Einzige, für was ich noch Geld ausgebe, ist Kunst. Und dass ich so kleine Sachen für mich kaufe oder tausche. Hier oben unterm Dach ist alles vollgehängt und vollgestellt. In den selbstgezimmerten Regalen lagern die Artefakte eines langen Lebens. Jede Menge Bücher, Zeichnungen, Buddha-Figuren. An den Wänden Schilder mit Sprüchen Art is only a word oder Betreten der Ausstellung verboten. In einer Ecke Werkzeuge, in einer anderen Regenjacken Stiefel. Ein altes Foto fällt mir ins Auge. Da steht der Hundefänger schlank und ohne Bart mit einer derben Ledermanschette um den Arm, in die sich ein Hund verbissen hat. Und plötzlich ist da die Frage, warum hat der Mann, der offenbar immer mit Hunden zu tun hatte, keinen Hund? Du bist am Kochen, hinter dir steht der Hund. Gehst auf die Klo, machst die Tür wieder auf, steht der Hund vor der Tür. Das Vieh ist halt immer da und will beschäftigt werden. Und du kannst nicht einfach sagen, jetzt leck mich am Arsch, hau ab. Und es gibt die Verführung, ich habe das beobachtet bei vielen Leuten, dass sie mit dem Pudel persönliche Gespräche führen. Ich will aber nicht mit dem Hund sprechen. Es gibt natürlich jetzt Menschen, die sagen, aha, aufgrund der Installation muss das ja ein ganz lieber Typ sein. Die irren sich manchmal auch. Ja, ja, ich bin jetzt nett. Vielleicht habe ich damit ein kleines Problem. Ich habe vor kurzem wieder diese Performance gemacht, aber mit freiem Oberkörper vor so einem riesen Berg mit Holz, der da irgendwie gekracht ist. Im Kalten sozusagen oberkörperfrei. Ich habe mein Haumesser in der Hand und stehe dann so cool, so nach dem Motto, seht man, das habe ich jetzt gerade eben platt gemacht. Ich drehe da heute noch unheimlich gerne in Fettnäpfchen. Das muss krachen. Also die Kunst von mir, die ich ja mache, da muss ich ja auch manchmal Kraft aufwenden. Ich laufe hin und her, ja. Wenn das nur damit zu tun ist, da sowas zusammenzulegen, habe ich nichts davon. Ja, also der ist schon ein ganz angenehmer Mensch, finde ich. Der ist oft auf dem Markt, aber heute nicht. Weiß gar nicht, warum. Heute ist ja eine Waldbegehung. Das habe ich gelesen, deswegen, ja. Deswegen bin ich hier. Wir gehen dann nachher hoch hinten und dann macht er so eine Führung. Er hat da etliche Sachen da im Wald gestellt und ausgelegt. Wann macht ihr das? Nachher, um 14.30 Uhr treffen wir uns auf irgendeinem Parkplatz. Ich weiß nicht. Oh, also, da muss ich direkt mal gucken, weil da bin ich ja bei. Also herzlich willkommen, dass ihr alle da seid. Der Plan ist, dass wir jetzt ungefähr 1,5 Kilometer zu Fuß gehen, an 2, 3 alten Arbeiter vorbeigehen, die schon ein bisschen am Verfallen sind und dann schließlich an einer Installation ankommen, die im Sommer diesen Jahres entstanden ist. Und das ist dann unser Etappenziel. Dort wartet ein bisschen Rotwein oder beziehungsweise Rosé und Sprudel auf uns. Wie von Zauberhand. Wo zwischen Menschen Interaktion stattfindet, ist es eine soziale Skulptur nach Beuys. Ein Dutzend Leute hat sich eingefunden, um das neueste Objekt des Hundefängers im Wald anzuschauen. Sie tragen Wanderschuhe und wetterfeste Kleidung. Die meisten waren schon oft dabei. Auch der Mann vom Markt ist dieses Mal gekommen. Wir folgen dem ausgeschilderten Waldweg und alle sind sofort im Gespräch miteinander. Nach 10 Minuten verlassen wir den Weg. Noch ist nichts zu sehen. Bis wir auf einmal vor einem halb verfallenen Gebilde verschränkter Hölzer stehen. Für manche hier ein Wiedersehen. Naja, jetzt kommen wir hier schon. Hier hinten sind auch noch mal Reste von der Installation. Das rot-weiße Band mache ich demnächst ab. Das war großflächiger, ist aber von allein in sich zusammengefallen. Was gab es da für eine Wette? Bleibt stehen oder nicht? Ja, also es war eine Wette, ob es zu Brennholz wird, also für Grillgut genutzt wird oder ob es stehen bleibt, aber die Kunst hält tapfer durch. Ah ja, okay. Ja, aber die Leute brauchen halt auch Brennholz. Ja. Der Hundefänger erhält den Auftrag, etwas mit den Flüchtlingen aus dem Aufnahmelager in Sigmaringen zu machen. Es entstehen mehrere Installationen außerhalb des Geländes, aber auch direkt im Aufnahmelager. Sie müssen gleich nach Beendigung der Aktion wieder abgebaut werden. Die Stadt fürchtet, dass die Äste als Waffen benutzt werden. Jetzt gehen wir da rein. Ja. Wir gehen hier also einen kleinen Hang hoch. Ui, riesig. Also die Wildschweine waren hier, aber haben die Arbeit in Ruhe gelassen. Was sehen wir hier? Holz. Stangeholz, geschichtet aufeinander, sieht aus wie verflochten, schlängelt sich, schwingt sich zwischen den Stämmen durch, den geraden, aufrechten, fichten Tanne. Die sind ja alle noch mal in sich verbogen, sodass sie auch Halt aneinander finden, Reibung. Ja. Wie alt ist das hier? Habe ich im Juni angefangen, im Juli beendet. Du hast Wochen. Jedes Mal 10 Stunden oder 8 Stunden. Ja. Also allein schon 2 Tage, um dann die Grundform eigentlich zu haben. Ja. Und wieder zu korrigieren. Ja, und das ist die Idee. Auch dreidimensional in der Kurve höher, dann wieder flacher werdend in der Verbindung. Und so schwingt das. Man könnte auch Welle sagen. Alles hat mit Welle zu tun. Keep swinging. Keep swinging also. Yes, rock and roll. Einen halben Meter hoch und breit und fast 20 Meter lang windet sich das Objekt den Hang hoch. Für einen Moment stehen wir alle sprachlos davor. Dann tastet sich jeder vorsichtig heran an diese Riesenschlange. Von allen Seiten wird sie umkreist. Wir gehen wie verzaubert, so als könnten wir unser Glück nicht fassen. Die ersten Pilze haben sich angesiedelt. Es dauert eine Weile, bis es irgendeiner nicht mehr aushält und seinen Fotoapparat hervorholt. Aber so ein langes Objekt wie diese Welle oder diese Schwingung habe ich jetzt noch nie gesehen. Ich finde sie klasse. Ja. Da kommt richtig viel Bewegung rein, schon nur beim Gucken. Ja. Man ist irgendwie berührt. Und dass die sich so anmutig jetzt da so den Hang hochschlängelt und tatsächlich sogar Wildschweine überdauert, die ja quasi alles drumherum untergraben. Aber das haben sie nicht angetastet. Ist doch cool. Ja, die haben Kunstverstand. Ja. Okay. Da kommt bei mir erst die Forstarbeiter, die anderen, die hauen wieder alles kaputt. Aber gut. Ja. Ja. Jetzt steht es erstmal eine Weile. Ja. Aber dass es mit der heutigen Begehung als fertig betrachtet, macht uns ja eigentlich irgendwie zum Teil davon. Ja, er hat ja auch gesagt, wir sind ja die soziale Skulptur, nicht? Genau. Jetzt werden jetzt bestimmt einige schimpfen. Jetzt gibt es erstmal die legendäre Weinverkostung. Wer möchte denn ein Glas Rosé? Och, das mag ich nicht. Nein. So, wenn wir das einstellen. Herrlich. Das so. Gibt's doch gar nicht. Das ist zittere. Ach so. Jetzt darf ich auf die ruhige Hand. Ja. Dann nur erstmal einen Schluck. Ja. Ja, auf den Rudi. Ja, auf die Kunst. Du. Wir sind hier überhaupt keine Skeptiker. Wer schlüpft jetzt in die Rolle des Skeptikers? Ja. Was soll der Scheiß hier eigentlich? Sag mal. Das Schönste war mal 1992 in Hamburg, ein Symposium. Ich bin da am Arbeiten, kommt eine Frau an. Was machen Sie da? Kunst. Ah ja, das soll Kunst sein, sag ich, ja. Ja, das hält aber nicht lange, sag ich, ja, das ist die Sache. Ja, und warum machen Sie das? Und sag ich, hier ist ein internationales Symposium und ich bin Teil davon. Ja, und wer finanziert das? Oh ja, Staat Japan, Korea ist dann beteiligt, Deutschland. Die finanzieren sie, damit sie Krempel machen, der gleich wieder kaputt geht? Sag ich, ja. Ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Ah ja, gut. Na? Ja, solche Leute sind hier heute nicht. Gott sei Dank. Oh Mann. Ja, also die Leute, die hier in 20 Jahren spazieren gehen, wenn sie noch so alt wären, die werden vielleicht daran denken, dass ich hier mal gestanden habe und Wein getrunken habe und das Objekt gesehen habe. Ja. Okay. Und es wird im inneren Auge wieder erstehen. Hm. Aber ansonsten ist es weg. Ja. Ja. Und das ist jetzt kein Fehler, wenn es weg ist. Ja, ich habe schon Diskussionen mit Menschen gehabt, die gesagt haben, ich wäre todessehnsüchtig oder was auch immer. Ja, einfach weil ich sage, wir sind alle vergänglich. Alles ist vergänglich und meine Kunst eben auch. Und die Koreaner, denen habe ich versprochen, da ist schon klar testamentarisch, dass sie meine Festplatte kriegen. Und wenn sie Lust haben, können sie auch anreisen und können sie alles kassieren, weil wen soll ich mit sowas belasten? Nachdem alle Besucher weg sind, gehen wir noch einmal zu der Stelle, wo wir vor ein paar Tagen übernachtet haben. Stehen auf einem kleinen Felsplateau über dem Flusstal. Der Hundefänger zieht aus seinem Rucksack ein seltsames Stück Holz hervor, mit einer Schnur daran. Jetzt möchte ich auch gerade noch mal eine Soundperformance machen. Ja. Das mache ich oft hier. Was ist denn das jetzt? Das ist ein Bullroller oder Schmierholz. Schmierholz, ne? In Brisbane gekauft. Ich war auf der Suche danach. Es ist eines der ältesten Instrumente der Menschheit. Es ist der Kontakt mit der Ahne. Er schwingt das Holz über seinem Kopf. Der Sound packt mich sofort. Ich schließe die Augen. Für einen langen Moment bin ich weit weg. Und hier, weil hier unten haben wir meine Vorfahren gehockt und haben wahrscheinlich auf vorbeiziehende Herden gewartet. Und sage ich, ab und zu sage ich so spaßeshalber, mit denen trete ich dann halt wieder in Kontakt. Und sage, ich bin da. Also 40.000 Jahre haben im Donautal Künstler gesessen. Haben geschnitzt. Magische kleine Figuren, so groß. Irgendwie fühle ich mich so ein bisschen in dieser Tradition. Und mit denen tue ich dann ab und zu mal Snack halten. Nee, man soll das alles nicht einschneiden. Nee, sehr klar. Ja, Warum der Hundefänger sich Hundefänger nennt, hat er mir nicht verraten. Und da der Platz aber für mich auch die ganze Erde ist, kann ich auch eigentlich überall arbeiten. Oder sogar auf dem Mond. Auf dem Mond, ja. Würde ich auch da. Wie wenig Holz da. Ja, nein, dann, man kann im Sand, das können wir der Sache zeichnen, das bleibt tausende von Jahren, bleibt das erhalten. Das ist so ein Traum von dir, ja? Nee, also ich weiß jetzt nicht. Ich habe auch nicht die Figur, dass ich wahrscheinlich noch in so einen Anzug passe. Aber ich habe schon gesagt, kommt jetzt der Typ an und sagt, hallo Hundefänger, wir suchen jemanden, der auf dem Mond mitfährt, dort Kunst macht. Fährst du mit? Sag, ich bin bereit, geh. Birdshit. Wegmarkierungen eines Lebenskünstlers. Feature von Rainer Schildberger. Es sprachen Eva Meckbach und der Autor. Ton und Technik Jan Fraune. Regieassistenz Anne-Sophie Schmidt. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.